الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Herzlich willkommen. Wir lernen heute inshallah ta'ala im zweiten Unterricht über die Grundregeln im Tawhid, die Ibadah und den Ikhlas. Al-Ibadah bedeutet, wie die Gelehrten sagen, العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، وهي طاعة الله تبارك وتعالى بامتثال أوامره واجتناب نواهيه كما يحبه الله سبحانه وتعالى ويرضاه. So eine sehr wichtige Definition, nämlich العبادة ist ein allumfassendes Wort. يعني beinhaltet jede Art der Anbetung, sei es Gebet, Fasten, Hajj, Zakat, Lesen des Korans, Spenden, egal was, ja, alle Arten der Ibadah. Ja, hier ist اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه, von allem, was Allah Azza wa Jalla liebt und zufrieden ist, von den Taten und Aussagen, ja, من الأقوال والأفعال. Und dann sagt er, seien sie offensichtlich oder verborgen. Und das ist die Ibadah, dass man Allah gehorcht in dem, was er einem befohlen hat, und von dem fernbleibt, was er einen verboten hat, wie es ihm subhanahu wa ta'ala lieb ist, wie er es liebt und wie er damit zufrieden ist. Kurz gefasst, Al-Ibadah ist alles, ja, was Allah tabaraka wa ta'alas Recht ist und womit Allah tabaraka wa ta'ala zufrieden ist und es liebt, seien es Aussagen oder Taten. Yani Aussagen gibt es zwei Arten bei Ahlus Sunnah wal Jama'a. Erstens die Aussagen des Herzens, und das ist alles, was man verinnerlicht an den Iman und was damit zu tun hat, ja, den Glauben. Und die zweite ist die Aussage der Zunge, das Aussprechen der Glaubensbekenntnisse und alle Arten der Anbetung, die man mit der Zunge begeht, wie das Lesen vom Koran, das Erwähnen Allahs, das Preisen Allahs, das Danken Allahs, die Da'wah mit Wissen zu Allah subhanahu wa ta'ala und so weiter. Und dann die Taten. Die Taten sind drei Arten. Ja? Und wir sprechen hier von den Aussagen und Taten der Ibadah. Die Taten sind drei Arten. Die Taten des Herzens, das ist der Ikhlas, die Liebe zu Allah, die Furcht vor Allah, das Vertrauen in Allah. Ja? Und so weiter. Und dann die Taten des Körpers, ja, wie das, wie die Anbetungen, wozu man seinen Körper halt braucht, wie das Gebet, das Fasten, die Hajj und so weiter. Und dann die Taten des Vermögens, ne, das Spenden, die Zakat zu entrichten. Und ihr müsst wissen, dass die inneren Taten und Aussagen zusammenhängen mit den äußeren. Yani, wenn du betest, ja, wenn du betest, dann brauchst du Ikhlas, brauchst du Iman. Okay? Du brauchst Ikhlas und du brauchst Iman. Ikhlas ist eine Tat des Herzens. Und den Iman brauchst du, damit dein Islam gültig ist, deine Tat gültig ist. Ja? Genau. Und das hängt zusammen. Ja, das hängt zusammen. Und dann sagt der Sheikh, seien sie offenkundig oder verborgen. Ja, es gibt Anbetungen, die sind offenkundig und die sind verborgen. Ja, verschiedensten Arten, wie die Anbetung des Herzens, ja, beziehungsweise die Taten des Herzens, die Furcht, die Hoffnung, die Liebe zu Allah und so weiter. Und auch verborgenen Taten, die man halt im Verborgenen so macht. Zum Beispiel manche lesen den Koran, manche lesen Afan, manche beten Qiyamul Layl, manche fasten und so weiter. Offenkundig, yani die offenkundigen Taten, die man sieht, wie das Freitagsgebet, die Hajj und halt alle offenkundigen Taten. Und er sagt, rahimahullah, yani das ist, dass man Allah tabaraka wa ta'ala gehorsam ist, in dem, was Allah subhanahu wa ta'ala einen geboten hat, und von dem fernbleibt, was Allah tabaraka wa ta'ala einen verboten hat, ja, wie er es liebt und wie er damit zufrieden ist. Ja. Und hier ist wichtig, immer wenn du im Koran und Sunnah siehst, dass Allah eine Tat liebt, lobt oder zufrieden ist mit ihr, ja, dann wisse, dass es eine Ibadah ist. Sei es im Koran oder in der Sunnah. Und diese Ibadah gebührt nur einzig und alleine Allah subhanahu wa ta'ala. Und Ibadah wird nur akzeptiert, wenn man drei Bedingungen erfüllt. Die rechtschaffene Tat, die Ibadah, wird nur akzeptiert, wenn man drei Bedingungen hat. Erstens, man muss Muslim sein. Allah wird nichts von jemandem annehmen und ihm belohnen mit Al-Jannah am jüngsten Tag, wenn er als Kafir Allah trifft. Yani, die erste Bedingung ist, dass man Muslim sein muss. Und ein Kafir ist jemand, der kein Muslim ist. Okay? Tayyib. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, wenn ein Kafir, ja, yani ein Nicht-Muslim, ein Kafir, ja, eine Tat verrichtet für Allah, schaut, für Allah, dann gibt ihn Allah dafür etwas im Diesseits. Er versorgt ihn. Aber am jüngsten Tag wird es keine Belohnung geben, denn Allah tabaraka wa ta'ala sagt, inna dina inda Allah al-Islam, die Religion bei Allah ist Islam. Und Allah sagt, wa may yabtaghi ghayra al-Islam dinan falan yuqbala min, wa huwa fil akhirati min al-khasirin. Wer eine andere Religion außer den Islam wünscht, er will ein anderer sein als ein Muslim. Er will Christ sein, Jude sein, Buddhist sein, Demokrat sein. Allahu a'lam, welche Arten es der Religion gibt. Ja? Allah sagt, falan yuqbala min. Es wird niemals von ihm angenommen. Wa huwa fil akhirati min al-khasirin. Und er wird im Jenseits zu den Verlierern gehören. Und in Sahih Muslim heißt es von Abu Huraira radiyallahu an, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, ich schwöre bei dem, in dessen Hand meine Seele ist. Ja'ni Allah. Keiner hört von mir, von dieser Umma, dieser Gemeinschaft, sei er Jude oder Christ, und glaubt nicht an das, womit ich gesandt worden bin, außer er ist ein Bewohner des Höllenfeuers. Hier ist gemeint von der Gemeinschaft, wie die Gelehrten sagen, ja'ni jeder Mensch und jeder Djinn. Und speziell spricht hier der Prophet sallallahu alaihi wasallam die Juden und Christen an, weil sie das Buch bzw. Bücher von Allah tabaraka wa ta'ala erhalten haben, wie Musa die Tora und wie Isa das Evangelium. Ja? Sie haben davor Bücher durch ihre Propheten und Gesandten erhalten. Ja? Jeder, der hört vom Prophet sallallahu alaihi wasallam und er nimmt den Islam nicht an und stirbt so, er wird ewig im Höllenfeuer sein. Die zweite Bedingung ist barakallahu fikum, dass man aufrichtig ist. Dass man die Taten nur für Allah subhanahu wa ta'ala verrichtet. Ja, und Al-Ikhlas bedeutet hier, barakallahu fikum, und sehr, sehr wichtig, huwa tarku shirki fil amal. Das ist das Unterlassen der Beigesellung in den Handlungen. Ja, und weiter. Und das Bereinigen der Taten von den Zweigen des Schirks, wie ja, die Augendienerei, oder das nennt man Ar-Riya', oder As-Sum'a. Ja. Ar-Riya ist, dass du eine Tat verrichtest, damit die Leute dich sehen. Es kann passieren, dass jemand betet und sein Gebet verschönert, wenn die Leute ihn sehen. Aber er betet für Allah und dann die Leute sehen ihn und dann er verschönert. Und das ist Schirk. Ja. Und das ist eine gewaltige Sünde. Auch wenn es der kleine Schirk ist, ja, nicht der Schirk, der nicht aus dem Islam bringt, so ist er von den gewaltigsten Sünden. As-Sum'a ist, dass du etwas Gutes machst, was nur Allah gebührt. Aber du willst, dass die Leute davon hören. Möge Allah uns bewahren. Denn Allah sagt, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. Nichts anderes wurde ihnen befohlen, außer Allah aufrichtig in der Religion zu dienen. Ja, aufrichtig. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, O ihr Menschen, verrichtet rechtschaffene Taten, denn Allah subhanahu wa ta'ala nimmt nur die aufrichtigen Taten an. Nochmal. Ich habe einen Fehler gemacht. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, O ihr Menschen, verrichtet aufrichtige Taten. Denn Allah subhanahu wa ta'ala nimmt nur die aufrichtigen Taten an. Sagt nicht, das ist für Allah und das ist für die Verwandtschaftsbände. Das ist für die Verwandtschaftsbände, davon ist nichts für Allah subhanahu wa ta'ala. Das heißt, dass wir die Tat nur für Allah subhanahu wa ta'ala verrichten. Und der Schirk ist ein gewaltiges Unrecht. Ja, man muss sehr aufpassen. Wir werden über Schirk reden. Ja. Deswegen muss der Muslim aufpassen, dass er Ar-Riya oder As-Sum'a begeht. Ja, dass er Taten verrichtet, damit die Leute ihn sehen und loben oder ihn anerkennen oder irgendwas vom Diesseits bekommt. Oder dass er Taten begeht, dass die Leute von ihm hören und dass er auch irgendwas Niedriges von diesem diesseitigen Leben nimmt. Alles im diesseitigen Leben ist niedrig. Der Schirk ist gewaltig und schlimm. Ja, man darf die Taten nur für Allah verrichten und das meine ich mit niedrig. Nein. Und drittens, barakallahu fikum, ist, dass man die Ibadah, die Anbetung, so verrichtet wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam, ohne eine Bid'ah zu machen, ohne eine Erneuerung in der Religion, in der Ibadah. Ja. Und hier, barakallahu fikum, ist es sehr, sehr wichtig, dass man frei ist von Dingen, die der Prophet sallallahu alaihi wasallam nicht gemacht hat in den Anbetungen. Ja. Yani, wenn wir beten, dann beten wir genau so wie der Prophet, auf dieselbe Art und Weise, in derselben Menge. Ja, und alle Regeln, die damit zusammenhängen. Ja. Wir brauchen immer einen Beweis, der genau so praktiziert worden ist vom Propheten und seinen Gefährten. Ja. Wenn wir beten, dann beten wir genau wie der Prophet. genau auf dieselbe Art und Weise, genau in der Menge, genau in der Zeit, im selben Ort und so weiter. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, wa ma afan. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa rad. Wer eine Tat verrichtet, die wir nicht befohlen haben, so ist sie abzulehnen. Okay? Und das ist sehr, sehr wichtig. Und Allah tabaraka wa ta'ala sagt, am lahum shuraka'u shara'u lahum min ad-din ma lam ya'zan bihi Allah. Haben sie Teilhaber neben Allah, die ihnen etwas gesetzlich machen, was Allah azza wa jal nicht befohlen hat. Die sagen, das ist halal, das ist haram, tut das, lass das und so weiter. طيب. Diese drei Bedingungen. Man muss Muslim sein. Zweitens, aufrichtig sein. Drittens, es genauso machen wie der Prophet. Die dritte Bedingung nennt man Al-Mutaba'a. Na, wenn du willst, dass deine Anbetung akzeptiert wird, musst du diese drei Bedingungen erfüllen. Okay? Komplett erfüllen. Und wisse, dass Allah subhanahu wa ta'ala uns erschaffen hat, damit wir ihn dienen. Und das ist der Sinn unseres Lebens. Allahu Akbar. Allah sagt, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Ich habe die Jinn und die Menschen nur darum erschaffen, damit sie mir dienen. Yani, Allah subhanahu wa ta'ala müssen wir dienen. Wie dienen wir Allah? Wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam. Wir glauben und handeln innerlich und äußerlich wie der Gesandte sallallahu alaihi wasallam. Diese drei Bedingungen müssen vorhanden sein, damit die Ibadah akzeptiert wird. Ja? Allah sagt, وَاعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا. Dient Allah und gesellt ihm nichts bei. Deswegen die Ibadah ist das Recht Allahs und die gebührt nur Allah einzig und alleine. Und wir nehmen zwischen uns und Allah subhanahu wa ta'ala keine Vermittler. Ja? Egal wer es ist, ob es ein Prophet, ein Gesandter oder jemand anderes ist. Niemand hat Recht angebetet zu werden, außer Allah subhanahu wa ta'ala. Direkt. Und wir sind unzufrieden damit, dass neben Allah subhanahu wa ta'ala andere angebetet werden. Und hier ein Nutzen, barakallahu fikum. Die Gelehrten sind sich einig, wer zufrieden ist mit der Beigesellung und mit dem Kufr, ja, derjenige, der zufrieden ist mit dem Schirk, begeht Schirk. Und derjenige, der mit dem Kufr zufrieden ist, begeht den Kufr. Und jener, der die Sünde liebt und mit ihr zufrieden ist, ist sündhaft. Das sind Regeln, die wir beachten müssen. Ja? Und wir müssen frei sein, dass wir neben Allah subhanahu wa ta'ala andere anbeten, damit wir gerettet werden. Möge Allah uns erretten im Diesseits und im Jenseits. Und möge Allah uns von seinen Nahestehenden sein lassen im Diesseits und im Jenseits. Wallahu a'lam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.